Betonungsregeln 1 bis 3. Hören Sie sich die Beispielwörter an und sprechen Sie nach. Café. Alemão. Fátima. Portugal. Senhor. Rapaz. Tarde. Restaurante.